D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Ihr hört eine Stunde Netz basteln bei D-Radio Wissen, die Bastelausgabe von eine Stunde Netz. Wir kümmern uns immer um das, was übers Internet vermittelt wird an Wissen und in Foren, in Wikis und so weiter, wie man da am besten basteln lernen kann und ganz neue Sachen bauen kann. Und heute geht's um Autos und um wie man Autos selber repariert. Und in einem Auto sitze ich auch gerade, in meinem ziemlich großen Auto, einem Hümer Wohnmobil aus den 80er Jahren. Das ist unser Hüwagen und mit dem rolle ich gerade nach Berlin-Rummelsburg. Da ist nämlich die Werkstatt von meinem Freund Flo. Der ist Kfz-Mechaniker und hat dort eine kleine Werkstatt, in der ich schon allerhand repariert habe, in der ich eigentlich überhaupt dieses Fahrzeug so hergerichtet habe, dass es überhaupt wieder auf der Straße sein kann. Wir wollen heute eine Art Grundkurs machen in der Autoinspektion, mal unter dem Auto durchlaufen, schauen, wie funktioniert so ein Auto, wie kann man da lernen, aber auch, wie kriegt man das Wissen, wie man ein Auto repariert aus dem Internet und wie sind eigentlich neue Autos zu reparieren im Vergleich zu alten Karren, wie hier diesem 30 Jahre alten Oldtimer. Das und viel mehr also in der kommenden Stunde. Mein Name ist Moritz Metz und ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns gleich wieder nach der Musik. Gerade, langsam, weiter. So, eingepackt ist er, mein Hümermobil, mein Hüwagen, der von D-Radio Wissen eine Stunde Netz basteln. Das hört ihr gerade am Mittwochabend. Und heute geht es ja, wie ich schon gesagt habe, ums Auto basteln, ums Autoschrauben. Und jetzt steht das auf einer Grube, das Wohnmobil in einer Halle in Berlin-Rummelsburg bei meinem alten Freund und Automechanikermeister Florian. Hallo Flo. Hallo Moritz. Du bist dafür verantwortlich, dass mich Freunde manchmal Motoritz nennen, weil ohne dich könnte ich nicht zwei Autos, also ein Wohnmobil und ein Auto und nochmal ein Motorrad und so besitzen, weil bei dir habe ich ganz schön viel gelernt, was Autoschrauben angeht. Du bist gelernter Automechaniker. Ich bin gelernter Automechaniker und Autoelektriker. Und hast den Meister in Autoelektrik oder ist das egal? Nein, der Elektrikermeister wäre nur in Potsdam gegangen. Ich wollte gerne in Berlin bleiben, deswegen bin ich Mechanikermeister geworden. Und du machst das schon seit sehr vielen Jahren, oder? Autos reparieren in Werkstätten. Ich arbeite seit 92 in Werkstätten, seit 2000 bin ich Meister. Ja, ein paar Jahre bin ich wohl schon dabei. Und du bist fest angestellt in einer Autowerkstatt und überlegst aber jetzt hier gerade auf diesem Wohnmobilstellplatz, wo wir hier sind, selber auch eine Werkstatt einzurichten, dich selbstständig zu machen. Genau, ich habe gemerkt, dass immer mehr Kunden mich anrufen und nicht meinen Chef, wenn sie irgendwas wollen und dachte mir, gut, warum muss der das ganze Geld verdienen, kann ich doch auch mal versuchen. Ja, ich hoffe, dein Handy ist ausgeschaltet, weil es wirklich total oft so, dass Leute bei dir anrufen und sagen, Flo, mein Auto springt nicht an, Flo, hier dies und das, ich will mir ein Auto kaufen. Ich hoffe, dein Handy ist also ausgeschaltet. Ich rufe dich auch öfters an, wenn ich eine Frage habe und habe über die Jahre ganz schön viel über Autos gelernt. Hier sitzen wir in dem Hümermobil von 1982. Was ist das für ein Auto für dich? Das Auto, das die blöden Spießer damals von nebenan gefahren haben, mit denen ich nichts zu tun haben wollte. Und jetzt steht aber in dieser Halle nicht nur eins von diesen Hümermobilen, sondern noch ein anderes. Das ist schon aber ganz gute Technik dafür, dass sie 30 Jahre gehalten hat, oder? Das ist grundsolide Technik und dass die Spießer in Anführungsstrichen von damals diese Autos gekauft haben, hat ja auch seinen Grund. Sie sind natürlich recht hochwertig gebaut. Das ist eine Mercedes-Grundlage drin und Hümer war ja auch schon immer die etwas noblere Marke des Wohnmobils. Das merkt man dann, dass die Sachen halt lange halten. Trotzdem hat das Auto schon ein paar Probleme. Also die Ölwanne ist ein bisschen undicht, glaube ich, weil es tropft, seitdem ich den letzten Ölwechsel gemacht habe. Ist aber auch nicht das Einzige. Wir werden uns das später nochmal ein bisschen angucken. Lass uns nochmal genauer auf dieses Auto eingehen. Also es ist ein Mercedes-Motor und Fahrgestell und das basiert auf diesem Mercedes 307, den Sprinter-Vorgänger, oder? Das ist einer der Vorgänger der Sprinter, ja. Genau. Sprinter sind diese normalen Lieferwagen. Es ist irgendwie 6,60 Meter lang, 3,2 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Jetzt kann ich die ganzen Daten runterrollen. Da hinten steht noch so eins, das könnten wir uns auch angucken, aber da sind gerade die Seiten offen, weil wie das Gestell außenrum ist dann was anderes und das ist einfach nur aus Stahlstangen gemacht. Ja, es wurde damals ein Gestell um die Karosserie, die aufgeflext wurde, herumgebaut und dann mit einer Glasfaserhaut überzogen, um innen drin mehr Platz zu haben. Dummerweise war die Abdichtung dazwischen eine Pappplatte, die sich voll Wasser gesaugt hat im Laufe der Jahre, was halt dann nach 20, 30 Jahren dazu führt, dass die Gestelle durchrosten. Jetzt stehen hier noch ein paar andere Autos auf dem Parkplatz. Du hast hier VW T4 stehen, ein Fiat und was noch? Ein Ford Transit noch mit Hochdach und besagtes anderes Hümermobil. Jetzt habe ich gerade vier Freunde, die mich fragen, hey Motoritz, ich will mir für den Sommer einen Bus kaufen, was soll ich nehmen? Dann gibt es immer den VW T3, diesen klassischen Bulli, der noch den Motor hinten drin hat. oder dann eventuell den T4-Bulli, dann gibt es den Ford Transit oder dann gibt es die. Was ist denn am besten eigentlich? Das Auto, das man mag. Aber was ist denn wirklich am besten? Also nicht nur das, was man mag. Man mag es ja auch aus technischen Gründen. Von der Reparaturfreundlichkeit her mag ich persönlich VW und Mercedes sehr gerne. Alle anderen Marken lassen sich genauso reparieren, wenn man entsprechende Erfahrung hat, auch leichter als Mercedes oder VW. Das kommt darauf an, was man so hatte. Wirklich echte Qualitätsunterschiede konnte ich bisher nicht ausmachen. Das heißt, man kann sich genauso gut einen Fiat von vor 30 Jahren kaufen, falls man noch einen findet, der nicht ganz weggerostet ist. Wenn man jemanden kennt, der sich mit der Technik auskennt und weiß, wo man die Ersatzteile herbekommt nach der langen Zeit, dann ja. Wobei da Mercedes schon sehr vorbildlich ist. Es gibt andere Hersteller, bei denen man für 20 Jahre alte Autos schon keine Ersatzteile mehr bekommt. Da lohnt es sich vorher, sich schlau zu machen, wie die Ersatzteilversorgung aussieht. Da reden wir später drüber noch, weil es hier ist ja eine Stunde Netzbasteln und viele Sachen gehen heute auch übers Netz. Man informiert sich, man kauft Ersatzteile übers Netz. Letzte Frage vor der Musik. Die Kunden, warum kommen die zu dir meistens? Also was sind meistens die Gründe? Weil das Auto nicht mehr fährt oder weil es durch den TÜV muss? Oder was ist jetzt hier auch bei den Bussen, die auf diesem Wohnmobilstellplatz stehen, so am meisten die Phase? Meistens komische Geräusche oder Funktionen, die nicht mehr funktionieren. Und ist es dann meistens leicht rauszuhören, wie bei so einem Pferdeflüsterer, der Autoflüsterer? Das geht von bis bei manchen Fahrzeugen reicht es, dass ich eine halbminütige Probefahrt mache. Bei anderen brauche ich mehrere Stunden und muss viel demontieren, um sagen zu können, wo die Geräusche herkommen. Das lässt sich nicht so konkret sagen. Hier setzt sich schon eine Fliege aufs Mikrofon und wir hören jetzt gleich mal kurz Musik bei einer Stunde Netzbasteln. Heute zum Thema Autoschrauben und wir gucken gleich dann unter den Hü-Wagen von einer Stunde Netzbasteln. Bis gleich. Bei D-Radio Wissen hört ihr eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und ich stehe gerade in einer Grube für ehemals mal LKWs. Das ist also so ein Gang, der in den Boden gegraben ist und über uns parkt. Der Hü-Wagen, das Hümermobil von einer Stunde Netzbasteln, ein altes Wohnmobil von 1982, 6,60 Meter lang, ein alter Mercedes-Laster eigentlich. Und den wollen wir heute begutachten mit Automechanikmeister Florian. Und der hat schon die Lampe an. Was sehen wir denn jetzt hier? Fangen wir mal an, vielleicht von hinten. Von hinten sieht man als allererstes die Beplankung und die Bodengruppe. Gut angerostet, dem Alter entsprechend, aber noch intakt. Also das sind so Stahlleisten an der Seite, auf denen der ganze Boden des Wohnmobils, das ist ja so eine Art Sandwich-Konzept, also so Holz und dann zwischendrin Schaumstoff zum Isolieren, draufgelegt ist. Und die sind noch nicht so durchgerostet, dass es nicht geht, meinst du? Nein, das geht noch eine ganze Weile gut. Die sind nicht mehr wirklich schön, aber akuter Handlungsbedarf steht nicht. Weil für eine Restaurierung muss der Boden komplett ausgebaut werden. Das macht man erst, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, das glaube ich. Dann muss man das ganze Auto zerlegen. Jetzt gehen wir ein Stück weiter nach vorne und hier sieht man dann diese Blattfedern. Der hat hinten keine solchen runden Federn und Stoßdämpfer, sondern der hat Blattfedern. Sind die noch in Ordnung? Das sind so. Wie sehen die denn aus? Die sehen dem Alter entsprechend gut aus. Man sieht die Zwischenlagen, dass sie auch schon leicht verschlissen sind und etwas verdreht, aber noch vollkommen intakt. Sie machen, was sie sollen. Das sind so 1,20 Meter lange gebogene Stahlflächen auf Leisten, wie kann man das denn beschreiben, wie die aussehen, auf denen die Hinterachse lagert, dass es eben federt, wenn man über Schlaglöcher fährt. Dann, was fällt auf? Wichtig sind immer die Federaufnahmen, die Gummis in den Federaugen, dass die nicht verschlissen sind. Bei deinem Auto sind die noch super, rechts und links ist der gleiche Abstand, es ist kein Spiel vorhanden. Da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Also das sind die Schrauben, die die Federblätter befestigen, sind in Gummi gelagert und damit das da nicht anschlägt, sind die Gummis sind schwierig rauszukriegen, ne? Das ist keine wirklich schöne Arbeit. Wer das sehr oft gemacht hat, der wird dann nur drüber lächeln. Ich kann das, ich tue es nicht wirklich gerne, ich mache es nur, wenn ich muss. Okay, diese Federaufnahmen. Jetzt ein bisschen weiter nach vorne, so dieses Fahrgestell an sich, also dieser Stahlrahmen sieht ja auch noch gut aus. Das ist einfach alte Mercedes-Technik, die hält wahrscheinlich 1000 Jahre. So ein alter Leiterrahmen ist praktisch unzerstörbar. Alles andere geht kaputt, aber dieses Teil wird in den seltensten Fällen ernsthafte Probleme bereiten. Okay. Jetzt ist hier die Hinterachse. Das Auto hat ja einen Hinterradantrieb. Das heißt, da geht so eine lange Welle vorne vom Motor, der zwischen den Fahrersitzen sitzt und vorne geht so eine lange Kardanwelle nach hinten. Die gucken wir uns gleich noch an. Und dann ist in der Mitte das Differentialgetriebe. Und das hat dann so Zahnräder drin, die dann die Kraft rechts und links hin auf die Räder übertragen, stimmt's? Das sorgt dafür, dass es sich wenn man eine Kurve fährt, unterschiedlich schnell dreht. Ja, weil in einer Kurve muss natürlich das kurvenäußere Rad einen größeren Weg zurücklegen. Das Auto ist ja etwas über 2 Meter breit. Bei einer engen Kurve macht das schon einen ordentlichen Unterschied. Und dafür haben wir das Differential, um eben diesen Unterschied ausgleichen zu können. Ich bin mal in Spanien irgendwo richtig in der Pampa an der Grenze zu Portugal auf einem Feldweg nachts stecken geblieben, weil da war es so schlammig. Und dann habe ich versucht, die Hinterräder wieder so auszugraben. Die haben sich aber immer noch mehr eingegraben. Dann dreht sich dann auch nur eins wegen diesem Differential. Genau, das ist ein kleiner Nachteil davon. Solange man keine Differentialsperre hat und ein Rad auf losem Untergrund steht, wird sich nur das lose Rad drehen und das auf festem Grund stehende wird sich nicht drehen, weshalb man sich immer tiefer eingräbt und sehr schnell stecken bleibt. Was ist der Trick beim Steckenbleiben eigentlich? Zweiter Gang heißt es immer, aber sonst? Auf der Straße bleiben. Eine richtig gute Antwort. Nicht mit Vollgas versuchen, Gewaltorgien zu fahren, sondern langsames Rausschaukeln, gefühlvoller Gaseinsatz mit der Kupplung spielen, hoffen, Sand dabei haben, Stöcke unterlegen und natürlich trotzdem vorher gucken, wo man hinfährt. Fußmatten kann man auch unterlegen, aber dann gehen sie meistens kaputt. So, jetzt gucken wir noch ein Stückchen weiter. Das Differentialgetriebe muss man hier auch irgendwo abschmieren, abfetten bei dem? Bei deinem Fahrzeug gibt es hier keinen Abschmiernippel. Du hast vermutlich einen in der Mitte der Kardanwelle, wo wir gleich hinkommen. Jetzt wären wir hier erstmal bei automatischen lastabhängigen Bremskraftregler für die Hinterachse. Da das Wohnmobil natürlich sehr unterschiedlich hinten beladen sein kann, können auch unterschiedlich große Bremskräfte übertragen werden. Es darf auf gar keinen Fall überbremst werden. Das heißt, die Hinterräder dürfen niemals stehen bleiben bei einer Vollbremsung, sonst würde das Auto schleudern. Und dafür haben wir diesen automatischen lastabhängigen Bremskraftregler, der mit der Hinterachse verbunden ist und immer den Einfederweg misst und entsprechende Einfederung mehr oder weniger Bremsdruck an die Hinterräder durchlässt. Okay, das heißt, wenn ich voll bremse und das Auto ist schwer beladen, dann bremst er halt ein bisschen stärker und wenn es leicht beladen ist, dann ein bisschen leichter, dafür ist er. Genau. Und wie ist der Zustand von dem Bremskraftregler? Das ist hier so eine, ja, da geht so ein Bremsschlauch rein und wieder raus, so ein stählerner, da ist eine Feder angebracht. Und ich kapiere noch nicht ganz, wie es funktioniert, aber wahrscheinlich dieser Arm, der dann da nach hinten geht an der Achse, der misst dann, wie sehr sie einfedert. Genau. Wir haben hier vorne einen Hebel. In dem Moment, wo du die Bremse betätigst, baut sich ein Druck auf. Der Hebel wird nach außen gedrückt. Die Feder, die mit der Hinterachse verbunden ist, zieht den Hebel wieder nach hinten und dadurch stellt sich ein Gleichgewicht durch die Feder ein, die den Bremsdruck bedeutet. Und der ist noch in Ordnung, der Bremskraftregler? Der ist auch noch in Ordnung. Er ist gängig, alles ist schön. Okay. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln heute, Thema Autoschrauben aus der LKW-Grube unter dem Hümermobil, mit dem wir öfters Netzbastelsendungen aufnehmen. Bei mir ist Automechanikermeister Flo und nach der Musik gucken wir weiter, arbeiten uns nach vorne, gucken uns die Bremsen an und dann, was sonst noch so unter dem Auto vorhanden ist. Bis gleich. Eine Stunde Netzbasteln, Thema Autoschrauben aus der LKW-Grube in Berlin-Rummelsburg, gucken wir gerade mein Hümermobil an und sind bei der Bremse stehen geblieben. Funktioniert die Bremse noch, Flo? Offensichtlich ja. Die Bremsbeläge sind noch nicht allzu sehr verschlissen. Woran kann man das sehen? Die sind doch gar nicht offen. Es gibt eine Kontrollbohrung auf der Rückseite des Bremsträgerblechs, durch das man hindurch den Belag sehen kann. Ah ja, das ist hier dieses kleine Loch und da sieht man den Bremsbelag. Das sind Trommelbremsen, also sind solche Backen, die sich dann von innen nach außen drücken. Die sind ziemlich fett, wir hatten die schon mal offen. Ja. Man merkt, ich bin bei dir in die Lehre gegangen und weiß manche Sachen schon selber. Wie sind die Bremsschläuche, also diese Stahlröhrchen, die dann die Bremsflüssigkeit unter Druck zu den Bremspumpen da drin bringen? Bei den Bremsleitungen gibt es nicht viel zu schauen. Die sollen nicht rostig sein, die sollen im guten Zustand sein, also lackiert in der Regel und dann ist alles in Ordnung. Und sind sie es? Das sind sie bei dir. Okay, das ist gut. Man sieht hier ein bisschen an der Bremstrommel unten, dass da irgendwann mal so ein bisschen Differentialöl ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie frisch das ist. Das war, glaube ich, mal früher, als wir den von den Italienern für den deutschen TÜV vorbereitet haben. So angetrocknet, wie das aussieht, ist das von damals noch, dass wir es dann nicht hundertprozentig sauber gemacht hatten auf der Rückseite, weil wir in Ermangelung einer Grube von der Seite arbeiten mussten. War auch nicht so wirklich schön, aber wäre es noch weiter feucht, würde man es auf der Innenseite vom Reifen sehen. Da ist nichts. Deswegen kann ich sicher sagen, es ist dicht. Okay, das ist schon mal sehr gut. Dann gucken wir mal weiter. Die Stoßdämpfer waren noch zu begutachten. Die habe ich vorne mal neu gemacht, hinten noch nicht. Sieht man den an, dass sie nicht mehr fit sind oder so? Wenn sie wirklich kaputt sind, sieht man das daran, dass sie nass sind, dass das Öl rausgelaufen ist oder dass die Aufnahmen langsam porös werden. Da könnte man bei dir überlegen, ob man dieses Jahr vielleicht hinten die Stoßdämpfer erneuert. Okay, es ist ja nicht so besonders schwierig. So einen Stoßdämpfer habe ich im Netz, glaube ich, für 40 € gekriegt. Stoßdämpfer sind die Federn gar nicht richtig des Autos, sondern die sorgen nur dafür, dass die Federungs, Schläge nicht so stark ausfallen und ein bisschen sanfter sind? Oder wie funktioniert das? Stoßdämpfer ist eigentlich ein falsches Wort, das ich eingebürgert habe. Eigentlich sind es Schwingungsdämpfer, weil durch das Auf und Ab des Rades entsteht ja eine Schwingung, die von der Feder verstärkt werden könnte. Der Schwingungsdämpfer oder Stoßdämpfer ist dafür da, um das abzudämpfen, dass die Schwingungen sich nicht fortsetzen, sondern abgebaut werden. Und woran merkt man bei einem normalen Auto, auch beim Fahren, dass das nicht mehr so richtig funktioniert? Man wird aus der Kurve getragen, wenn man eine enge Kurve fährt mit Bodenunebenheiten oder hat Auswaschungen am Reifen, wenn der Stoßdämpfer schon völlig verschlissen ist. Okay. Und man ist einfach nicht mehr so sicher im Straßenverkehr unterwegs wahrscheinlich. Das Auto fährt sich seltsam. Man merkt das beim eigenen Auto immer nicht so richtig gut, weil es über die Zeit langsam weniger wird. Deswegen lohnt es sich ab und zu mal in der Werkstatt nachsehen zu lassen oder jemand anders, der neutral zu dem Fahrzeug steht, fahren zu lassen. Der merkt dann den Unterschied viel eher als man selber beim eigenen Fahrzeug. Okay, wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter in der Grube unter diesem Auto entlang. Hier in der Mitte ist gar nicht so wahnsinnig viel Interessantes. Da ist halt die Kardanwelle, die die Kraft vom Motor auf die Räder hinten überträgt. Da habe ich neulich mal abgefettet, also mit so einer Fettpresse hier neues Fett reingespritzt, damit das sich leiser dreht oder, weiß nicht, einfach überhaupt besser dreht. Die Kardanwelle ist zweiteilig, die ist zusammengesteckt und hat noch das Kreuzgelenk zwischendrin. Das ist das, was du gefettet hast, die beweglichen Teile. Und hier diese Gummidichtungen, die dafür sorgen, dass das Fett nicht wegfliegt, ne, die sind glaube ich noch in Ordnung, oder? Ist da oben dieses Fett, was da hingeflogen ist? Das ist Fett, was zu viel reingepresst wurde. Das verteilt sich dann leider nach draußen. Das nächste Mal müssen wir ein bisschen weniger nehmen. Kann man daran jetzt gut sehen. Ist aber nicht wirklich dramatisch. Ich dachte immer, so viel wie möglich ist immer gut, aber stimmt gar nicht wahrscheinlich. Man muss schon immer genau machen. Was zu viel ist, kommt raus und immer auf dem einfachsten Weg, teilweise mit Zerstörung von Faltenbälgen. Okay, ja, also dann lieber nicht. So, dann hier der Auspuff-Endtopf, der ist noch nicht durchgerostet oder so. Da habe ich mal hier vom Berghain in Berlin, diesem Club, das Hosenrohr ausgewechselt. Oder dieses lange Auspuffrohr in der Mitte, weil das war kaputt. Aber funktioniert noch alles und diese Auspuffgummis sind sogar auch noch in Ordnung, die den Auspuff aufhängen. Das ist sogar so ein neumodischer, der leichter, der besser drin bleibt. Die sehen noch sehr neu aus. Das sieht man, dass du die getauscht hattest. Der Tank, den haben wir auch mal gemacht. Der ist auch dicht diesmal. Da war so eine Dichtung undicht, als wir den Hümer zum ersten Mal bekommen haben vor ein paar Jahren. Auch gut alles, oder? Ja, nichts Auffälliges zu sehen dran. Er ist trocken, er ist nicht rostig. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Früher sind die Tanks immer aus Stahl gewesen, jetzt heute sind die eher aus Plastik, ne? Ja, aus Kosten- und Gewichtsgründen. Und sie rosten auch nicht mehr, wobei ich glaube, dass da die Hersteller nicht wirklich Wert drauf legen. Jetzt tasten wir uns weiter nach vorne und sehen als erstes die vorderen Blattfedern. Auch da sind die Aufnahmen noch in Ordnung, oder? Wie sieht's aus? Die sehen genauso gut aus wie die hinten noch. Normalerweise verschleißen die auch relativ gleichmäßig. Da ist nicht viel anders als hinten. Stoßdämpfer sieht man, dass wir die schon mal neu gemacht hatten bei dir. Das habe ich alleine gemacht, Mann. Oh, Entschuldigung. Ich kann mir auch nicht alles merken. ansonsten an der Vorderachse sind natürlich noch die Spurstangen und Spurstangenköpfe zu sehen. In deinem Fall sehen die auch noch in Ordnung aus. Spiel war auch keins feststellbar. Da können wir einfach weiterlaufen. Spurstangenköpfe, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal mehr nach der Musik. Das ist das, was dann die Lenkung auf die Vorderachse überträgt. Das ist eine kompliziertere Angelegenheit. Gleich dazu mehr bei Eine Stunde Netzbasteln. Also leichtes Ölschwitzen an der Ölwanddichtung. Leider ist das sehr aufwendig. Da müssen wir dann demnächst mal ran. Das ist eine sehr schlechte Diagnose, die mir Werkstattmeister Florian hier gerade stellt. Wir stehen in einer LKW-Grube in Berlin-Rummelsburg auf einem Wohnmobilstellplatz und begutachten mein Wohnmobil, aus dem auch öfters eine Stunde Netzbasteln produziert wird. Das ist die Sendung, die ihr gerade hört. Und wir sind angekommen bei der Inspektion, was man alles machen müsste für den TÜV, der im Herbst wieder ansteht, bei der vorderen Baugruppe des Autos, also bei der Vorderachse. Das ist ja gar nicht so, dass da einfach eine Stange ist, auf der dann beide Räder befestigt sind, sondern das ist ja durchaus komplizierter mit Achsträgern und weiß der Geier. Also beschreib mal kurz, was Sie da sehen. Also wir sehen auf jeden Fall erstmal die Lenkung, die Lenkstangen, die ich gerade schon erwähnt hatte, mit den Spurstangenköpfen. Die Drehbe, was machen die Spurstangenköpfe? Die Spurstangenköpfe sind dafür da, um die Lenkbewegung vom Lenkrad an die Räder zu übertragen. Also das sind solche, wie kann man die denn beschreiben, das sind so Stücke aus Metall, die auf der einen Seite ein Gewinde haben und festgeschraubt werden an der Lenkstange, oder? Ja. Und auf der anderen Seite tragen sie dann, haben sie so einen Nippel, der nach oben steht und auf dem sitzt dann ein anderes, dickeres Metallstück, auch wieder befestigt mit einem Gewinde und einer großen Schraube, die auch nochmal mit einem Sicherungssplint, das sind diese kleinen Dinger, die Schrauben sichern, befestigt ist und das trägt dann wiederum hängt dann an dem Vorderrad dran und wenn man dann lenkt, dann bewegt sich das. Das Ganze ist mit dem Radträger verbunden. der drehbar gelagert auf der Achse sitzt. Fotos davon gibt's auf eine Stunde Netz basteln bei die Radio Wissen. Einfach durchklicken zu eine Stunde Netz basteln oder auf Twitter, twitter.com/netzbasteln. Dort gibt's dann auch den Link zu dem Artikel, in dem all diese ganzen Fotos und Links, die wir heute noch besprechen, drin sind. Also das ist sozusagen diese Vorderachse, auf der das Rad befestigt ist. Da sieht man dann, hier habe ich Bremsscheiben anstatt Bremstrommeln. Das sind also diese Metallscheiben, die, wo dann von der Seite, von rechts und links, so Bremsbeläge reingedrückt werden, um dann zu bremsen. Die sind wirkungsvoller als Bremstrommeln, ne? Sie sind billiger in der Herstellung, sie sind standfester, sie sind aber leider auch anfälliger. Eine Trommelbremse hat halt den Vorteil, dass sie geschlossen ist. Da kommt in der Regel kein Wasser und kein Schmutz ran. Scheibenbremsen sind allen Umweltausflüssen schutzlos ausgeliefert. Neigen aber nicht so zum Fading wie Trommelbremsen. Deswegen werden sie vor allem an der Vorderachse benutzt, bei sportlichen Fahrzeugen auch an der Hinterachse. Was ist Fading? Fading ist, dass bei die Erscheinung, dass bei mehrmaligen starken Bremsen die Bremsleistung stark nachlässt. Okay, das heißt, weil dann die Bremse zu heiß wird, oder warum? Die Bremse überhitzt. Die Trommelbremse ist ja bauartbedingt auf der einen Seite geschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Topf sehr stark erwärme, dann ist es so, dass der äußere Rand des Topfes sich weiter nach außen bewegen kann als der innere, was dazu führt, dass die Belege nicht mehr gerade aufsitzen, sondern nur noch auf einem sehr, sehr kleinen Stück an der Innenseite, und das führt eben dazu, dass die Bremswirkung rapide nachlässt. Deswegen sollte man mit alten Autos auch, wenn man durch die Alpen fährt und dann wieder runter, dann sollte man unbedingt die Motorbremse viel einsetzen, oder? Also in einen niedrigeren Gang schalten. Grundsätzlich gilt bei alten Autos und LKWs, den Berg runter im selben Gang fahren, wie man ihn hochfahren würde. Also zum Teil auch im zweiten oder so, oder sogar ersten, wenn es ganz steil ist, dass da nicht so viel passieren kann. Bei neueren Autos ist es immer noch so, oder ist es da so, dass die Motoren da eigentlich anfälliger sind für sowas als die Bremsen? Bei neueren Fahrzeugen sind die Bremsen in der Regel standfester ausgelegt, sodass dieses Problem nicht mehr so massiv auftritt. Gerade Automatikgetriebe sind immer weiter verbreitet. Da ist mit der Bremswirkung sowieso nicht mehr so viel. Das muss man im Notfall probieren. Wer sicher sein will, fährt langsam den Berg hinunter. Okay, jetzt hier diese Bremsscheiben bei mir, die sind so groß wie eine Vinylschallplatte vielleicht, nicht ganz, 10 Inch oder so. Sind die noch in Ordnung? Woran sieht man, ob die noch gut sind? Naja, also erstmal ist die Tragfläche schön silbern, fast wie ein Spiegel bei dir, es sind keine Riefen zu erkennen, am äußeren Rand ist kein Grat, das heißt, sie sind noch nicht stark abgenutzt, die sind noch nicht sehr alt. Und die Belege, kannst du die auch sehen? Da muss man sehr genau hinschauen. Wenn man schräg in den Sattel hineinguckt, kann man sie meistens erkennen. Da sollte man aber wissen, wie es innen drin aussieht, um da wirklich was sagen zu können. Das heißt, da müssen wir jetzt das Rad runternehmen, um zu gucken, wie die Belege drauf sind? Man sieht sie auch so, wenn man genau weiß, wo man hingucken muss. Das sieht aber nicht jeder immer sofort. Und wie sind die jetzt? Bei dir sind sie noch in Ordnung, passend zu den Bremsscheiben. Okay, Wahnsinn. Das ist ja bisher nur die Stoßdämpfer, die wirklich auf der Liste stehen. Und aber auch der blöde Ölverlust da vorne. Ich habe neulich den Ölwechsel gemacht, aber da läuft jetzt relativ viel Öl raus an der Ölwannendichtung. Ich habe jetzt auch immer wieder eine Pappe untergelegt, wenn ich irgendwo geparkt habe, dass die Straße nicht versaut wird. Wie schwierig ist eine Ölwannendichtung auszuwechseln? Das ist sozusagen dieser große Gummiring, der hier außen rumgeht, um diesen Topf, der von unten nach oben festgeschraubt ist, und in dem ist immer das Motoröl drin. Das Problem bei deinem Auto ist, du hast eine doppelte Ölwanne. Der untere Teil, den man so leicht sieht, der ist sehr einfach zu tauschen. Bei dir ist aber leider der obere Teil undicht, und dafür müssen wir den Motor nicht ganz ausbauen, aber zumindest lösen, nach oben drücken, dass wir die Wanne überhaupt ausgebaut bekommen. Das ist eine Aktion, die gar keinen Spaß macht und die etwas länger dauert. Verdammt. Das könnte man sich wahrscheinlich, wenn man jetzt damit in die Mercedes-Vertragswerkstatt geht, dann überhaupt nicht mehr leisten, wenn man es nicht selber macht, ne? Das geht Richtung wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist eben das Ding bei so alten Autos. Man kann die Autos nur weiterfahren, wenn man auch bereit ist, die Hand anzulegen selber. Gucken wir mal weiter. Hier sind die Riemen, also der Keilriemen, der die Kraft überträgt vom Motor auf den Generator, dass das Auto auch immer Licht hat, auf die Lichtmaschine, ne? Auf den Generator, weil es vorhandene Klimaanlage, die Servolenkung, sämtliche Nebenaggregate werden von Keilriemen angetrieben. Das sind so schwarze, dicke Riemen, die haben zum Teil Zähnen inne, manchmal nicht. Keilrippenriemen gibt es auch noch, das ist dann so ein bisschen anders, aber ähnlich. Das ist die neue Bauform, die ist flacher, soll ein höheres Drehmoment übertragen können, ist in erster Linie teurer. Ansonsten gibt es für mich da keinen großen Unterschied. Wenn man sich jetzt so einen Bus kaufen will und davor steht, dann guckt man zum Beispiel auf die Bremsscheiben, aber eben auch auf die Riemen. Wie erkennt man, ob die Riemen noch gut sind und wie sind die Riemen hier? Auf der Innenseite des Riemens dürfen keinerlei Risse erkennbar sein. Wenn man ihn anfasst, soll er sich wie Gummi anfassen und nicht wie Plastik. Dann ist alles in Ordnung. Und hier, wie sieht's da aus? Der Riemen ist relativ neu, den haben wir erst letztes Jahr gemacht. Okay, da kann ich mich jetzt wiederum nicht dran erinnern, aber es ist ja sehr schön. Stimmt, wir haben das gemacht, als wir da den Zylinderkopf gewechselt haben. Das ist dann nochmal mehr so Motorenwissenschaft. Das ist ja hier so ein OM616 Motor von Mercedes. Wie ist der? Eigentlich unauffällig. Ein ausgesprochener Langläufer, der natürlich auch kaputt gehen kann, aber gut für viele hunderttausend Kilometer ist. Der war auch in so Taxis drin und so früher. Das heißt, man kann mit dem nicht nur 300.000 Kilometer fahren, wie jetzt der beschaffen ist, sondern eher wie viel? Es hängt von der Wartung und Pflege ab und von der Art der Benutzung. Man kann ihn auch in 20.000 Kilometern kaputt machen, wenn man das wirklich möchte. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Wir laufen immer noch unter dem Hümermobil von mir durch und gucken, was da alles zu tun ist für den nächsten TÜV. Der Werkstattmeister heißt Florian und ich heiße Moritz Metz. Wir hören uns gleich wieder nach der Musik und gucken dann mal ein bisschen, was man in Internetforen alles lernen kann und wie man da die günstigen Ersatzteile bestellt. So, das ist nur die Treppe von dem Hümermobil, das wir heute bei einer Stunde Netzbasteln begutachten und eventuell dann bald auch mal reparieren, dass es wieder durch den TÜV kommt. Eine Stunde Netzbasteln, das ist die Bastelsendung bei die Radio Wissen und ich bin heute bei Werkstattmeister Flo in seiner Wohnmobilstellhalle. Jetzt haben wir uns hier mal den Bus angeguckt. Wie ist der Gesamtzustand? Wie würdest du den so kaufen? Auf jeden Fall. In Anbetracht des Alters ist das Fahrzeug in einem sehr guten Zustand. Seit du es hast, hast du ja auch schon sehr, sehr viele Sachen gemacht. Ich kenne die Historie von dem Fahrzeug seit den Jahren. Würde ich sofort zuschlagen. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich kenne gerade 4 Leute, die gefragt haben, ob ich ihnen helfen kann, so einen Bus zu kaufen und da ein bisschen empfehlen, weil die jetzt halt im Sommer irgendwo hinfahren wollen. Ist wahrscheinlich total typisch und wahrscheinlich auch nicht eine besonders gute Zeit dafür gerade. Was empfiehlst du, wie sollte man da vorgehen, wenn man sich jetzt so einen Bus raussucht? Also sagen wir mal, man will so einen T3 Bulli, so einen klassischen VW-Bus nehmen. Ja, zuerst sollte man sich sehr genau überlegen, was man mit dem Fahrzeug wirklich machen will. Und dann sollte man erst einmal Leute im Bekanntenkreis aufsuchen, die vielleicht so ein Fahrzeug haben und sich einfach mal reinsetzen. Eventuell das Fahrzeug für ein Wochenende ausleihen, dass man wirklich merkt, okay, reicht mir der Platz, reicht mir die Motorleistung, ist es wirklich das, was ich mir vorstelle oder ist das vielleicht alles ganz anders? Und dann kann man sich wahrscheinlich auch über das Netz informieren zu Autos. Auf jeden Fall, wenn die engere Wahl getroffen ist, dann würde ich beginnen, nach einem Forum zu suchen für das entsprechende Fahrzeug und schauen, gibt es das. Wenn ich ein Forum gefunden habe, typische Sachen eingeben, wie Bremsbelag wechseln, Kupplung wechseln vielleicht auch, Wasserpumpe wechseln und dann die Beiträge bewerten. Kommt da wirklich Information oder kommt nur Blabla? Wenn nur Blabla kommt, kann man davon ausgehen, dass man eher auf sich alleine gestellt ist bei einem Defekt. Wenn bebilderte Anleitungen zu finden sind, ist das natürlich zum Selbermachen sehr schön. Grundsätzlich muss man zum Selberschrauben aber sagen, dass wenn man keine Ahnung davon hat, man sich möglichst Hilfe suchen sollte in Form von einer Selbsthilfewerkstatt oder einem Bekannten, der zumindest dabei ist, der weiß, wie die Arbeiten ausgeführt werden. So machen wir es auch immer. Ich stehe dann hier und schraube rum an meinem Auto und du machst währenddessen irgendwelche anderen Sachen und dann frage ich dich ab und zu wieder, wie das und das zu machen ist oder ob ich es jetzt gut gemacht habe. Das ist eigentlich eine ganz gute Variante und so läuft es ja auch in Selbsthilfewerkstätten. Im besten Fall läuft das in Selbsthilfewerkstätten so auch. Gerade bei Dingen wie Fahrwerk, Lenkung, Bremse sollte man wirklich nur Hand anlegen, wenn man weiß, was man tut oder wirklich fachliche Unterstützung hat, die danach beurteilen kann, ob die Arbeit fachgerecht ausgeführt wurde. Da können wir noch mal kurz über Foren weiterreden, weil auch vieles, was in Foren steht, ist ja Quatsch. Man muss da so eine Art Fähigkeit haben, quer zu lesen, oder? Man sollte die Informationen, die man aus dem Forum gezogen hat, auf jeden Fall überprüfen auf Wahrheitsgehalt. Teilweise geht das nur, indem man Bauteile ausbaut, hineinschaut und sieht, okay, im Forum steht, das ist eckig, bei mir ist es aber rund. Das war dann eine Fehlinformation. Das muss nicht absichtlich von dem Forenteilnehmer falsch geschrieben worden sein. Manchmal ist es Unwissen, manchmal werden Baugruppen geändert. Es gibt viele Gründe, warum falsche Informationen verteilt werden können. Man darf sich nur nie blind auf sie verlassen. Das ist wichtig, was man im Hinterkopf haben muss. Welche Autos sind besonders gut mit Foren und Netz vertreten? Also ich kenne zum Beispiel das T4-Wiki, weil meine Mutter hat ein T4. Da steht wahnsinnig viel drin, da haben die Leute wirklich alles nachgetragen. Das T4-Wiki ist wirklich herausragend geschrieben, das muss man sagen. Egal, um welche Arbeit es geht, man findet es sofort. Die LT-Freunde sind auch sehr gut vertreten. Für den T3 fällt mir gerade der Name nicht ein, gibt es aber auch eine sehr, sehr große Fangemeinde. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass je verbreiteter ein Fahrzeug ist, desto größer ist die Fangemeinde, desto besser sind in der Regel die Foren ausgestattet. Und das ist dann bei deutschen Fahrzeugen, Mercedes und VW, das sind auch die Untergruppen bei der großen Seite busfreaks.de. Da findet man auch immer viele Leute, die so selber an so Autos rumschrauben. Ja, genau so. Busfreaks.de, also ein Tipp von uns. Flo, hat sich für dich jetzt in deinen über 20 Jahren Automechanikerkarriere das Autoschrauben verändert durchs Netz? Also für dich, der das professionell macht in der Werkstatt, wo du festangestellt bist? Auf jeden Fall. In der Lehre hatte ich noch die Mikrofische bei Mercedes. Das war schön. Ich habe in der Was ist das? Das waren früher Mikrofilme, die man auf einem speziellen Lesegerät betrachten konnte. Sehr, sehr dicke Bücher haben dazu gehört, wo diese ganzen Karten drin waren. Man musste sich auskennen, was wie wo drin steht. Das ging dann irgendwann. Ich hatte auch das Glück, eben in einer Niederlassung zu lernen. Da war alles vorhanden. Später in den Werkstätten ging es darum, dass man eine große Bibliothek hatte, um eben offene Fragen klären zu können, was wie geht, wo sind Messwerte, sowas musste vorhanden sein, weil ich kann zwar alles messen, aber wenn ich nicht weiß, was ich messen soll, dann kann ich nicht sagen, ob der Wert 13 Volt jetzt richtig ist. Durch das Netz ist es deutlich einfacher geworden. Man findet quasi jede Information irgendwo. Natürlich immer, wie ich vorher gesagt habe, man muss die Informationen, die man sich besorgt, auf Wahrheitsgehalt überprüfen können. Dazu gehört teilweise wieder viel Fachwissen. Für mich in der Werkstatt ist das Leben deutlich einfacher geworden. Ich habe mein Smartphone in der Tasche und wenn ich nicht weiter weiß, weiß ich nach 3 Minuten normalerweise, wie es geht. Man kann es auch, was ich auch super finde beim Smartphone, wenn man es drunter hält unterm Auto und dann kann man manchmal Winkel fotografieren und diagnostizieren, an die man so mit dem bloßen Auge gar nicht rankommt, dann mit dem Blitz von der Kamera dann halt ein Foto machen und dann hat man vielleicht gleich die Ersatzteilenummer und weiß, wo man was bestellt. Ersatzteile sind ja auch so ein Thema, geht wahrscheinlich auch meistens günstiger übers Netz, oder? Ja, das ist wohl richtig, dass es im Netz alles sehr, sehr billig gibt. Ich persönlich lege großen Wert darauf, mit meinem Teilehändler ein persönliches Verhältnis zu führen, weil ich relativ viele Teile einkaufe. Und wenn etwas nicht passt oder es Probleme mit der Garantie gibt, bin ich nicht darauf angewiesen, die Rechnung rauszukramen, sondern er weiß, wer ich bin, ich weiß, wer er ist, ich lege ihm das Teil auf den Tisch, wir schauen es uns beide an, er gibt mir ein neues. Da muss jeder für sich entscheiden, was das Bessere für ihn ist. Gerade wenn man sich unsicher ist, ob man das richtige Teil bestellt und wenn es zeitkritisch ist, lohnt es sich auf jeden Fall 3 Euro mehr auszugeben und vor Ort beim Teilehändler, der gut sortiert ist, zu kaufen. Aber grundsätzlich spricht natürlich auch nichts dagegen, im Netz zu kaufen, wenn man genau weiß, was man bekommt, in welcher Qualität. Werkzeug ist noch so ein Thema. Ich habe hier hinten so eine Kiste mit meinem Werkzeug, was ich immer so dabei habe. Was sollte man denn unbedingt haben, wenn man Auto schraubt? Es gibt ja auch so bestimmte Schlüssel, die nur, also sowas wie 18er Schraubenschlüssel sind wichtig, wenn man Bremsen machen möchte. Fahrwerk und Lenkung sind häufig Schlüssel, die in normalen Schlüsselsätzen nicht vorhanden sind, aus gutem Grund. Das soll Papi am Sonntagnachmittag gar nicht zu Hause versuchen. Der soll von Anfang an verzweifeln und in die Werkstatt gehen, weil man davon ausgeht, dass er das Fachwissen nicht hat. Wenn man sich Werkzeug besorgen will, sollte man eben darauf achten, dass sie wirklich vollständige Sätze sind und die Stückelung nicht 17-19, sondern 17-18-19 dabei ist. Wichtig ist auf jeden Fall ein Gabel-Ringschlüsselsatz, ein Knarrensatz, ein vollständiger Hammer, ein Schraubenziehersatz, mehrere Zangen. Das ist so die Grundausstattung, die man auf jeden Fall braucht. Und wenn man jetzt auf Reisen geht, dann sollte man immer einen 10er, 13er dabei haben, wenn man ein japanisches Motorrad fährt, 12 und 14, oder? Genau, so ist es. Die Japaner haben sich angewöhnt, statt 17er Schrauben 14er zu nehmen, statt 13 nehmen sie 12er. Das merkt jeder, der ein japanisches Fahrzeug hat, der das erste Mal mit einem deutschen Werkzeugsatz unterwegs ist. Da sind einfach die falschen Schlüssel drin. Ja. Deswegen darauf achten, dass der Schlüsselsatz komplett ist, dann kann man alles machen. So, uns läuft an diesem Mittwochabend die Zeit ein bisschen davon. Vielleicht ist es nicht die letzte Autopapst-Sendung gewesen bei Eine Stunde Netzbasteln mit meinem Lieblingsmechaniker Florian. Vielen Dank für die vielen Informationen und Tipps. Wir werden dann später ja noch das Wohnmobil noch richtig herrichten und spätestens dann machen wir vielleicht nochmal eine Sendung dazu, wirklich konkret irgendwas schrauben. Außerdem noch der Hinweis auf die Radio Wissen 100, das ist die Storytelling- und Geschichtensendung am Freitagabend um 20 Uhr bei die Radio Wissen. Da geht es in dieser Woche jetzt am Freitag um das Thema Urlaub und ich bin da auch mit dabei und erzähle die Geschichte, wie ich zu diesem Hü-Wagen, zu diesem Wohnmobil gekommen bin. Das war ein Geschenk von Italienern, die damit einen Motorschaden hatten und ich habe dann wieder alles hergerichtet, natürlich mit der Hilfe von Flo. Diese Geschichte gibt es bei die Radio Wissen 100 am Freitagabend um 20 Uhr. Wir hören uns dann wieder mit einer Stunde Netzbasteln am 2. Juli, glaube ich. Das ist dann die Sendung zum Thema Elektrolöten. Da wollen wir eine TV-Begun löten, eine universelle Fernbedienung, mit der man allerhand Fernseher ausschalten kann, zum Beispiel die vom Public Viewing bei der Weltmeisterschaft. Das könnte lustig werden. Ich verabschiede mich erstmal, bleibt uns treu und wir freuen uns über Feedback bei Twitter zum Beispiel. Netzbasteln ist da der Name. Tschüss, sagt Moritz Metz. D-Radio Wissen.